Weichbild, Gelbstich, die zweibeinige Kopffüßerin, Ballerina, chinesisch behaupt, bemützt und behütet in solch einer Kastanienlaune. Sah dann inmitten das Monokel der Mondgöttin, hinreißendes Reizglas und das schelmische Auge, das Rechte darin, die Braue darüber gewandt. Er spürte sogleich ihre blässliche Bogenverführung, sie ließ es geschehen. Oder das sanfte Wirbeltierauge, das linke, im Schatten spielend, so dass ich schon glaubte, es sei mir abhanden gekommen. Stirnhaar, Zacke des Sterns, verdunkeltes Kreisviertel, als ich mich beugte, Wangensegel in den Wind gehangen. Die zu große Nase als Grenzpfahl, irritierend zuweilen, erregt wie ich war. Ein wenig vom Federrock gab sich, abgespreizt zu erkennen, dergestalt leichtfertig aus den Hüften geschwungen, wie schon der hinausragende Fuß. Einsatz des Ohrs, hinplatziertes Heftpflaster und ein Fingerzeig, Wink, der mir, nachdem ich ihn kaum erst bemerkt, einen Handkuss gewährte. Und in Folge ihres hochentwickelten Gehirns, Wickelgamasche, ihrer vorzüglichen wie anzüglichen Sinnesorgane und ihrer Beweglichkeit, eine kopfübergeschmeidige, eine russische Tänzerin, also die höchststehenden Weichtiere. Ihr sich versagendes Lippenbekenntnis, mein Double, flüsterte sie mir, mein Double.